Am 17. August erschien auf der Homepage der britischen Sonnenpolitik-Studentengesellschaft ein Artikel. Darin wurden die USA kritisiert, die ein Laboratorium für biologische und chemische Waffen, wo mit den hochgiftigen Bakterien wie Milzbrand und Botulinus bacillus Experimente durchgeführt werden, in Südkorea errichten wollen. An demselben Tag verurteilte die Organisation im Internetbeitrag mit dem Titel »Eine hündische Präsidentin, die auf Hund verrückt ist«, die Landespräsidentin Park Geun-hye, die sich mit proamerikanischem Kriechertum, Auseinandersetzung mit Landsleuten und drakonischer, volksfeindlicher Politik befasst.